Ich wurde allein gelassen. Aber das Problem ist, ich habe Durst. Wo ist mein? Einsame Nacht, Stille, Freude, Worte. Ich wurde allein gelassen. Aber das Problem ist, ich habe Durst. Wo ist mein? Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Wo ist mein Wasser?